WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Gestern pervers, heute normal. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ja, freie Themennacht. Heute, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist der Bastian und Bastian ist 21. Guten Morgen, Bastian. Guten Morgen, Domian. Hallo. Lieber Bastian, um was geht's bei dir? Ja, also folgendermaßen, ich versuche dich schon seit 2 Tagen eigentlich anzurufen. Na. Ich wollte mich eigentlich zu dem Thema pervers melden. Ah, na gut, dann machen wir heute ein bisschen pervers weiter. Ja, und zwar ist es eigentlich so, ich habe pervers viel Geld. Mhm. Mit 21? Genau, ich habe geerbt. Wie viel? Von meiner... einen zweistelligen Millionenbetrag. Einen zweistelligen Millionenbetrag? Ja, genau. Ist der zweistellige Millionenbetrag, ist er eher eine 1, 2, 3 davor? Oder noch? Da ist noch eine 1 davor. Wie noch eine 1? Also 1, 1, 1 oder was? Nein, 1, 7. Aha. Das ist ja der Hammer. Von wem hast du das geerbt? Von meiner Großtante habe ich das geerbt. Seid ihr generell eine reiche Familie? Nein, also im Prinzip ja. Also wir sind nicht arm, aber auch nicht so wohlhabend, sag ich mal so. Aber meine Großtante hat das halt über Familien vererbt bekommen. Ja? Mhm. Insgesamt hat dann immer weitergearbeitet. Die waren Geschäftsleute auch. Ne? Mhm. Und dann hat sie noch Wohnungen auch. Die kommen auch noch hier, die kommen auch noch dazu. Die muss man noch dazu rechnen eigentlich. Mhm. Ja, und wie gesagt, also... Wusstest du oder wusstet ihr, wussten deine Eltern, der Rest der Familie, dass sie so wohlhabend war? Ja, das wussten wir. Das wusstet ihr? Und hör ich mal so, meine Eltern sind verstritten, waren zerstritten mit der, sag ich mal so. Ja? Und war dir klar, dass du der Erbe sein wirst? Ja, im Prinzip schon, weil ich mich immer um sie gekümmert habe. Ich war der einzig noch Verwandte, der für sie existierte, sag ich mal so. Ne? Mhm. Und von daher wusste ich das schon, ja. Bist du der einzige Erbe? Ja, ich bin Haupterbe. Und wann hast du diese Erbschaft bekommen? Eigentlich als ich 16 war. Mhm. Aber meine Eltern waren noch Verwalter, bis ich 18 war. Mhm. Und das ist im Prinzip ein Staffelerbe. Das wird ausgezahlt, bis ich 35 bin. Ach so, das heißt, über wie viel Geld kannst du jetzt mit 21 schon verfügen? 6 Millionen. 6 Millionen? Ja. Da wird einem normalen Menschen ja schummrig, wenn man sich das vorstellt. Was machst du mit diesem vielen Geld? Ja, das ist das nächste Problem. Also ich habe ja, wie gesagt, beruflich arbeite ich in einer Hausverwaltung halt. Ich habe den Job dann übernommen, sag ich mal so, ne? In einer ganz normalen Hausverwaltung? Oder in, ja, in den, also in ich habe eine Firma gegründet. Ich habe eine Firma gegründet für den Nachlass von meiner Großtante. Ach so, okay. Ja, und dann habe ich mir jetzt mehrere Autos gekauft. Ja, und unter anderem auch Oldtimer. Mhm. Was ja, für Autos, also Oldtimer hast du gekauft und was für andere Autos, was ich habe einen BMW, einen Mercedes, noch einen Mercedes, dann habe ich mir jetzt einen Bentley neu gekauft und... das ist ja ganz schön krachen. Ja, da sagst du was. Also das ist schon nicht ohne, sag ich mal so, ne? Aber du sagst, du hast und? Und dann habe ich mir noch einen neuen BMW i8 gekauft, ja. Aber, also ich bin eben auch ein großer Autofreund, ja. Insofern kann ich die Affinität verstehen dazu. Nur so viele Autos, so viele tolle Autos, vergeht einem da nicht der Spaß, weil es einfach zu viele sind und die kann man gar nicht großartig nutzen? Also ich habe jetzt im Sommer, Winter und Frühjahrsauto unterteilt, von daher kann ich sie schon nutzen. Mhm. Nur hast du da so eine Firma gegründet, sagst du. Eigentlich könntest du dich doch komplett zurücklehnen, mit deinen schicken Autos durch die Welt fahren und ein feines Leben führen. Aber ich habe ja gesagt, dass ich noch Immobilie vererbt gekriegt habe. Ne? Mhm. In dem Fall ist das auch ein sehr großer Teil, sehr, sehr großer Teil sogar, muss man dazu sagen. Mhm. Wir haben insgesamt 460 Wohnungen über ganz Nordrhein-Westfalen verteilt. Oh, ja. Hast du dich denn als junger Typ, als du das dann erfahren hast, überhaupt stark genug und reif genug gefühlt, mit so viel Geld umzugehen? Also es braucht ja natürlich seine Zeit, sag ich mal so, ne? Weil welcher 21-jährige Sohn kann schon, oder nicht Sohn, sondern von einer Großtante kann schon behaupten, dass er in dem Alter über so einen Betrag verfügt, ne? Sag ich mal so. Ja, aber hast du also, dich nicht überfordert gefühlt am Anfang? Habe ich am Anfang, ja. Wer hat dir geholfen, so, das alles klug zu koordinieren? Also mein Vater hat mir geholfen, der ist auch selber Unternehmer, der hat mir dann mit seinem unternehmerischen Wissen geholfen und so weiter, sag ich mal so, ne? Okay, gut, das ist natürlich eine gute Hilfe. Ja. Ja, und dann fing es halt an, dass ich Angestellte einstellen musste und so weiter, weil das kann man ja nicht alleine machen, ist ja logisch. Wie viele Angestellte hast du? Insgesamt habe ich jetzt 15 Stück. Okay, das ist schon ein großer Rahmen. Gibt es eigentlich andere Verwandte, die neidisch auf dich sind, weil die nichts bekommen haben? Ja, gibt's. Wie äußert sich dieser Neid? Ja, dass sie keinen Kontakt mehr zu mir haben oder den Kontakt meiden. Mhm. Und das hängt ganz klar damit zusammen? Das hängt damit zusammen, ja. Wobei du ja nichts dafür kannst, dass die Tante dir das vererbt hat. Eben. Ne? Mhm. So sehe ich das auch. Ja. Und wie gesagt, also mir ist es egal, sag ich mal so, dass die halt keinen Kontakt mehr zu mir wünschen zurzeit, sag ich mal so, ne? Und weil ich hatte sowieso nicht so viel Kontakt mit denen, also eher sporadisch. Wie haben deine Freunde damals reagiert, mit denen du vorher Kontakt hattest, als sie gehört ja, haben, dass ich hatte dann ganz viele Freunde. Du hattest dann plötzlich ganz viele Freunde? Genau. Mhm. Wie unterscheidest wo ich dann aussortieren musste, ob die nur mein Geld wollen oder ob die mich als Person haben wollen? Das stelle ich mir sehr schwierig vor, das auszusortieren. Da kannst du recht haben. Ja, sagst du was. Wie ist das überhaupt, wenn du jetzt neue Freunde kennenlernst oder eine Frau kennenlernst? Mhm. Wie durchleuchtest du diese Personen, um herauszubekommen, dass die dich wirklich wollen und nicht deine viele Kohle? Oder im Glanz der Kohle stehen? Folgendermaßen. Ich erzähle denen gar nicht, dass ich so viel Geld habe. Na gut, das sieht man schon an deinen Autos und was du beruflich machst. Ja gut, dann sag ich mal so, klar, dann sag ich, bin Hausverwalter, ne? Und klar sieht man das schon in dem Moment, aber die wissen halt nicht, was dahinter steht, sag ich mal so, die meisten. Mhm. So, und wie gesagt, dann gucke ich halt, wie gesagt, unternehmen ein paar Mal was mit denen, ne? Mhm. Und dann merke ich ja schon so ein bisschen, worauf die hinaus sind, sag ich mal so. Und der Rest muss ich halt aufbauen. Hast du eine Freundin? Aber Frauen brauche ich nicht, ich bin schwul. Achso, okay, da hast du einen Freund zurzeit? Nein, habe ich nicht. Ja. Oder du musst ja die Leute eben suchen aus einer Gesellschaftsschicht, die genauso wohlhabend ist wie du. Genau. Dann genau. Mhm. Und das Problem ist, die sind ja aber dann meistens so eingebildet. Achso. Ja, jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, ich habe pervers viel Geld. Findest du wirklich, dass das pervers viel ist? Ja, für mein Alter auf jeden Fall. Da könnte man ja was gegen unternehmen. Ja, genau. Was tust du mit dem vielen Geld? Man sagt ja, es gibt ja diesen tollen alten Spruch, Eigentum verpflichtet. Nun könnte man ja sagen, wenn du so viel Geld hast, könntest du eine Stiftung gründen. Du könntest das, das war jetzt auch der nächste Schritt. Ich weiß nur noch nicht, in welche Richtung die gehen wollte. Ich wollte eine Stiftung gründen. Mhm. Ja? Nur ich muss mal gucken, in welche Richtung die gehen soll, ob es für psychisch Kranke sein soll, für Menschen, die geistig behindert oder körperlich behindert sind oder sowas. Mhm. Da muss ich noch gucken, in welche Richtung das gehen soll. Wie viel Geld hast du denn bisher schon gespendet? Bisher habe ich gespendet ungefähr 400.000 Euro. Und an welche Projekte? Also ich habe das hauptsächlich, darf ich die so nennen? Die Projekte kann man nennen, ja. Das ist ja wahrscheinlich kein Geheimnis. Nö, also ich habe das, meistens bin ich als anonymer Spender aufgetreten, muss man dazu sagen. Mhm. So, und also ich habe an karikative Zwecke gespendet, dann habe ich an Dritte Weltländer gespendet, dann habe ich gespendet mit meiner Großtante allerdings noch zusammen nach Äthiopien, wo das Erdbeben war, ne? Da haben wir gespendet. Dann haben wir auch für, also gegen es gibt einen Verein in Thailand gegen Prostitution, also dass die sich, die sowieso schon arm sind, dass die sich nicht prostituieren müssen und so weiter. Daran habe ich dann auch relativ schnell gespendet, ja. Ich merke, da ist schon was im Gange. Eine Stiftung zu gründen ist natürlich eine große und tolle Sache. Da kann man ja viel Geld reinpumpen und man hat es selbst in der Hand, dass es auch gut abgeleitet wird, natürlich, das Geld. Und das ist natürlich ganz toll. Was sind denn dann, wenn man so viel Geld hat und so satt im Materiellen sitzt, was sind deine Wünsche und deine Träume? Ich sag mal so, Streben nach Glück, dass ich irgendwann einen Freund habe, mit dem ich das Ganze auch teilen kann, sag ich mal so, ne? Mhm. Und der eben nicht nur halt, wie gesagt, aus genannten Gründen mit mir zusammen ist, ne? Mhm. Mhm. Und ja, wie gesagt, dann irgendwann, sag ich mal so, dass ich auch in Ruhe mich zurücksetzen kann, sag ich mal so. Ne? Mhm. Weil wenn man so früh so ein Unternehmen aufbaut, sag ich mal so, ist es ja bei vielen so, dass die mit 80 noch arbeiten. Mhm. Ne? Ja, und da geht es dann gar nicht mehr um das Geld, sondern um das Arbeiten und die Erfolgserlebnisse. Genau, eben. Mhm. Genau. Ja, darum geht es mir halt hauptsächlich, sag ich mal so. Ja. Und das war es jetzt. Also mehr Wünsche habe ich jetzt momentan nicht. Ich wundere mich, Bastian. Ich freue mich darüber, dass du anrufst und uns das so offen erzählst. Aber ich wundere mich, dass du anrufst. Hast du nicht Sorge, erkannt zu werden an der Stimme? Nein. Ich kenne man nicht so leicht. So. Ja, Bastian, dann wünsche ich dir erstmal viel Erfolg mit der Stiftung. Und ja, danke schön. Und ich wünsche dir viel Erfolg in der Liebe, dass du einen guten Typ findest, mit dem du wirklich dann auch entspannt dich... Dankeschön, Dorian. Und ich finde schade, dass du aufhörst. Ich danke dir vielmals, Bastian. Alles Gute. Ja, bitte schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Hier ist Maja. Maja ist 29. Guten Morgen, Maja. Hallo, Domian. Liebe Maja, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Bei mir ist eigentlich fast, auch einfach ein Herzenswunsch. Und zwar, bin ich immer noch auf der Suche nach der großen Liebe. Aha. Und hab da viele Misserfolge einfach erlebt, bin ziemlich frustriert. Und wie viele Misserfolge hast du schon erlebt mit deinen 29 Jahren? Also immer wieder einfach. Weiß jetzt nicht, ob es, also immer wieder mal kleinere, mal größere. Auf jeden Fall so, dass es so ist, dass ich mir gesagt habe, eigentlich möchte ich so nicht mehr weiterleben und ich mir die Frist gesetzt habe, wenn ich bis 30 keinen Freund gefunden habe, dass ich mir dann das Leben nehmen möchte. Maja, du schockst mich ja geradezu. Du schockst mich geradezu. Ich muss euch mal eben zwischendurch was sagen, wenn ihr irgendein Brummen im Hintergrund hört, das ist ja unsere Klimaanlage, das liegt nicht an euren Geräten. Vielleicht hört ihr das auch nur, wenn ihr sehr laut Radio oder Fernsehen hört. Aber Maja, zurück zu dir. Wie viel Mal ist es passiert? Rekonstruiere das mal. Dass du richtig enttäuscht worden bist. Also, ich muss gerade mit den Gedanken so ein bisschen zählen. So, so ungefähr. Reden wir jetzt hier von 5, 6 Mal? Oder so 5, 6 Sachen, wo ich jetzt wirklich gedacht, also wo ich wirklich gedacht habe, das wird was, wo ich fest überzeugt war. Mhm. Oder wo es auch schon sowas von beziehungsähnlich war. Aber wenn man dann gesagt hat, das ist jetzt doch jetzt eigentlich eine Beziehung, dass es ab dem Moment einfach dann beendet wurde. Und das wurde immer von den Männern beendet? Ja, oder es war halt irgendwie immer so, dass die Männer von vornherein keine Beziehung wollten. Hattest du denn eine längere Beziehung schon mal in deinem Leben? 2,5 Jahre, ja. Na, immerhin. Ja. Wie lange liegt die zurück? Die ist 2007 geendet. Und da bist du auch verlassen worden? Nee, kurioserweise habe ich die Beziehung beendet und seitdem habe ich Pech. Warum hast du die damals beendet? Weil ich mich in einen anderen verliebt hatte. Ach, guck. Aber dann folgte gleich das Unglück, nachdem du dich verliebt hattest und es hat nicht funktioniert. Ja. Jetzt hast du diese dramatische Entscheidung... Oder diese dramatische Überlegung, sagen wir so, geht in deinem Kopf um, dass du, wenn du bis 30 keinen gefunden hast, dann nimmst du den Strick? Wie ich damit umgehe oder wie das dazu kam? Nee, ich meine, das ist wirklich so, dass du darüber nachdenkst, wenn du bis 30 keine Liebe gefunden hast, dann willst du dich umbringen. Ja. Wirklich? Meinst du das ernst? Also es ist schon so, dass ich, dass der Gedanke sehr, sehr präsent ist und von Frustration und immer von jeder Enttäuschung her mehr kommt und weil ich einfach so nicht leben möchte. Also weil irgendwie einfach jeder sagt, der Partner ist die größte Bereicherung, Liebe ist der Sinn des Lebens und man selber hat es einfach nicht. Und aber Maja, was meinst du, wie viele Menschen alleine sind und wie viele Menschen ohne diese klassische Liebe, wie man sie so definiert in unserer Gesellschaft, ohne diese Liebe lebt? Ja, das ist auch was Tröstendes auf jeden Fall. Fühlst du dich so tief unglücklich? Ja. Was machst du sonst in deinem Leben, beruflich zum Beispiel? Ich bin Erzieherin. Du bist Erzieherin. Okay, hast viel mit Kindern zu tun, schöner Beruf. Wie sieht's mit Freunden, Freundeskreis aus? Habe ich auch, ja. Aber die meisten sind natürlich in meinem Alter schon in einer anderen Lebensplanung, sag ich mal, mit Hochzeit, Kindern. Aber du gehst schon auch mit den Leuten aus und triffst dich mit denen und so weiter. Genau, ja. Mhm. Also Maja, ich kann verstehen, dass wenn du traurig bist, dass du noch keine Liebe gefunden hast. Oder dass sich das so schwer angeht, das Ganze. Aber man kann in Sachen Liebe nichts erzwingen. Manchmal dauert es wirklich sehr lange. Sehr, sehr lange. Und ich finde, da muss man auch einen langen Atem haben und darf sich überhaupt gar keine Frist setzen. Oder das Glück, okay, oder das Glück gerade erzwingen wollen, indem man dem Glück ein Ultimatum setzt, indem man sagt, wenn ich bis 30 nicht glücklich bin, dann verziehe ich mich hier von dieser Welt. Dafür ist das Leben, dein Leben, deine Gesundheit zu wertvoll, als dass du es so einfach und schnell wegschmeißen darfst, finde ich. Hm. Ich finde, du musst einfach einen langen Atem haben. Und vielleicht auch ein bisschen darüber nachdenken, wie das kommt, dass du so viel Pech gehabt hast. Vielleicht hast du wirklich Pech gehabt, aber vielleicht lag es auch ein bisschen an dir. Ich weiß es nicht. Das kann man ja auch mal genauer... Ja, das habe ich halt auch schon überlegt. Also viele Freunde sagen, dass sie nicht verstehen, warum ich Single bin. Weißt du, Maja, noch was. Man darf sich überhaupt auch nicht unter Druck setzen lassen von der Gesellschaft, von den Menschen, die einen umgeben. Das ist halt auch ein hoher Druck, wirklich, weil viele fragen. Furchtbar. Da darf man sich überhaupt nicht vom beeindrucken lassen. Einmal diese Fragerei, was ist denn, bist du immer noch solo und warum findest du denn keinen? Und auch wenn die nicht fragen, wenn man das so sieht, dann werden gerade jetzt in deinem Alter, da heiraten viele oder sind viele zusammen, dann kommen die ersten Kinder und so. Da muss man einfach sagen, na gut, mein Leben ist anders und ich gehe einen anderen Weg und ich will mich gar nicht mit denen vergleichen. Vielleicht läuft mein Leben so verschachtelt in eine ganz andere Richtung und das ist auch richtig so, weil es dein Leben ist. Ich finde, das muss man akzeptieren. Zum Leben gehört eben auch sehr viel Akzeptanz, dass man sagt, naja, es ist so, wie es ist und ich muss das Beste jetzt draus machen aus der Situation. Das, was du gerade mir gesagt hast, ist Aufgeben, Resignation und etwas sehr Wertvolles zerstören, nämlich dein Leben. Bist du gesund, körperlich gesund? Ja. Ich weiß nicht, ob du diese Sendung öfter siehst und hörst. Ja. Ja, dann weißt du, wie oft hier schwerst kranke Menschen anrufen, die über Jahrzehnte auch keine klassische Liebesbeziehung hatten. Und trotzdem ihre Einstellung und ihre Haltung zum Leben gefunden haben und auf ihre Weise sogar zufrieden sind, um nicht zu sagen glücklich. Ich habe davor immer ganz hohen Respekt. Du musst dich verabschieden von diesem klassischen Muster und Raster, dass da eine Beziehung kommen muss und dann muss das kommen und das und das. Davon muss man sich frei machen. Du bist du und du musst deinen Weg gehen. Und wenn dein Weg im Moment eben so aussieht und eine Weile vielleicht ein bisschen einsam ist, dann ist es so. Dazu möchte ich dich wirklich mit großer Überzeugung ermutigen, weil ich auch in meinem Leben schon sehr lange Phasen hatte, wo ich mit niemandem zusammen war. Da habe ich am Anfang auch mal gedacht, mein Gott, rund um dich herum, da blühen die Beziehungen und alles ist ganz normal, bei dir ist es nicht normal. Doch, das ist für mein Leben dann auch normal. Mhm. Und man muss immer das Gute sehen und nicht die Schattenseiten des Lebens sehen. Ja. Trotzdem ist es echt gerade so ein Phänomen, dass egal irgendwie welchen Mann man kennenlernt, alle wollen keine Beziehung. Also auch manche von vornherein nicht. Also keiner möchte sich festlegen. Ich würde mich verabschieden an deiner Stelle von ganz festen Vorstellungen. Wenn du jetzt schon rangehst an einen neuen Kontakt mit gleich am Anfang, mit der Hoffnung, oh, das muss jetzt eine Beziehung werden und du träumst schon davon, wie das ist in 2-3 Jahren, dann geht es meistens schief. Lass es doch mal ganz normal laufen. Vielleicht ist es eine Weile eine Affäre. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht verschreckst du die Männer auch mit der Erwartung, die du hast. Vielleicht strahlst du die sogar aus. Ja, es ist halt so schwer abzustellen, wenn man sich das halt so wünscht. Ne? Ja. Deswegen finde ich, solltest du dich zumindest ein bisschen von diesem Wunsch erstmal verabschieden, weil dich das freier macht. Und auch selbstbewusster. Und auch zufriedener letztendlich. Wenn man immer krampfhaft an irgendetwas festhält und das unbedingt will, wird man ja ganz verrückt dabei. Also, liebe Maya, bitte sehr, sehr genau überdenken, was du dir da für 30 vorgenommen hast. Ja. Ich kann dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, die vielleicht noch eine ganz andere Sichtweise auf die Angelegenheit hat. Ja. Wäre ganz gut, ne? Mhm. Gut. Das ist heute Nacht die Claudia. Da bitte ich dich aufzulegen und die Claudia ruft gleich an. Okay, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. So, hier ist Gisela. Gisela ist 64. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe Gisela, guten Morgen. Ich bin heute am 11.11.51 bin ich geboren, also bin ich jetzt 65. Oh, dann gratuliere ich dir sehr herzlich zum Geburtstag. Seit 2 Stunden, 1,5 Stunden. Dann habe ich wahrscheinlich die Ehre, als Erster zu gratulieren. Ja. Das freut mich. Alles Gute von Herzen. Aber es ist kein Grund zum Gratulieren, weil ich bin jetzt das Gegenteil von dieser Maya, der ich sagen möchte, genau das, was du ihr gesagt hast, und dass sie auch als Individuum den blauen Himmel sieht und die Sonne auf der Haut spürt, mhm, und die Blumen sieht, mhm, und so weiter. Denn ich werde jetzt sterben. Ich weiß, dass sich das für viele Menschen, die mich am Telefon haben, sehr eigenartig anhört, weil meine Stimme noch so quasi so lebendig ist. Ja, bist du schwer krank? Ja, ich habe eine, das weiß ich aber erst im Nachhinein, seit 16 Jahren eine immer vor sich hin schwelende Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Mhm. Und du hast da nichts von gemerkt? Doch. Ich habe immer Oberbauchbeschwerden gehabt. Das war quasi dann auch für mich normal. Mhm. Und habe dann immer so, da ich auch immer Magengeschwüre hatte, habe ich dann gedacht, gut, das sind jetzt Magengeschwüre. Und irgendwo war das so eine Normalität, der Dauerschmerz auch quasi, dass ich da mir gar keine Gedanken weiter drum gemacht habe. Mhm. Und diese dauerhafte Entzündung hat dann zu was geführt? Die hat jedes Mal mit dem Zelluntergang von einigen Zellen der Bauchspeicheldrüse geendet, die dann vernarbt sind. Das weiß ich aber jetzt im Nachhinein. Mhm. Es gibt ein eindeutiges Indiz für eine Bauchspeicheldrüse, die nicht mehr da ist oder kein funktionsfähiges Gewebe mehr hat. Und das ist eine besondere Art des Stuhles. Mhm. Und das hatte ich das erste Mal vor 10 Tagen. Mhm. Und dann fiel es mir quasi wie Schuppen von den Augen, retrospektiv, dass ich die ganze Zeit falsch gelegen hatte. Und die ganze Zeit habe ich Entzündungen der Bauchspeicheldrüse gehabt. Und jetzt ist nur noch Narbengewebe da. Das heißt, die ganze Zeit haben deine dich behandelnden Ärzte auch falsch gelegen? Nein, ich bin selbst Ärztin. Ach so. Ich bin auch immer wieder gespiegelt worden. Da sind Magengeschwüre da gewesen. Ich habe auch einen Magendurchbruch gehabt wegen einem Geschwür, bin operiert worden. Mhm. Dabei sind auch diese Werte immer kontrolliert worden. Die lagen aber so gerade noch im nicht pathologischen Bereich. Das zieht sich ja jetzt auch über 16 Jahre hin. Das muss immer so unter der Oberfläche geschwelt haben. Aber wenn du selbst Ärztin bist, warst du nicht dann damals in all diesen Jahren schon alarmiert durch diese Schmerzen im Oberbauch? Nein, ich war erstens dran gewöhnt und zweitens hatte ich mir gesagt, ja, das ist jetzt von meinem Magen. Mhm. Und es ist auch immer so gewesen bei mir, dass ich mich gar nicht so wichtig nehmen wollte. Wenn ich dann meinetwegen beim Geschwistertreffen, sagt ein Geschwister zu mir, mein Gott, bist du aber blass. Der Nächste sagt, naja, das ist sie ja immer. Mhm. Und habe ich gedacht, sicher, das stimmt ja auch, ich bin ja auch immer ganz blass. Und ich wurde über die Jahre auch immer etwas dünner. So. Und ich kenne es auch von befreundeten Ärzten, dass Ärzte manchmal besonders auf sich gar nicht achten und viele Dinge einfach zur Seite schieben, wo ich dann schon als Laie sage, Micha, mach doch mal irgendwas und geh mal zu einem Kollegen oder so. Richtig, das ist genau derselbe Effekt. Genau derselbe Effekt. Das, was du jetzt hast, ist aber nicht vergleichbar mit Speicheldrüsenkrebs. Es ist insofern nicht vergleichbar, weil diese Zellen, die jetzt kaputt gegangen sind über die langen Jahre, die sind durch Entzündung kaputt gegangen und dann vernarbt. Jetzt liegt nur noch so ein Stückchen vernarbtes Bauchspeicheldrüsengewebe und vor, was keine Funktion mehr hat. Und man kann nichts mehr machen? Nein. Das weißt du genau? Ja. Hast du dich denn jetzt mal nochmal... Ja, ich bin in Münster auch in dem Spezialsprechstunde gewesen und habe mich beraten lassen, selbstverständlich. Und was bist du von Hause aus für eine Ärztin? Innere. Innere, auch noch innere? Ja, ja. Jetzt hast du gerade so ganz normal gesagt, ich werde bald sterben. Ja, ich habe vor einer Woche ungefähr, habe ich auch gedacht, es ist jetzt soweit bald schon. Und da hatte mich der Arzt in Münster auch drin bestärkt, denn ich hatte schon ganz blaue Arme und Beine. Mhm. Aber er hatte mich dann ermuntert, dass diese Astronautenkost zu mir zu nehmen und kein normales Essen mehr. Weil nach dem normalen Essen hatte ich auch extreme Bauchschmerzen. Und diese Astronautenkost kannst du vertragen? Die kann ich vertragen. Und da bekommst du alle Nährstoffe perfekt ausgewogen? Genau. Und bin jetzt sogar wieder, ich habe wieder etwas zugenommen. Das heißt, kann man denn hoffen, dass es vielleicht noch ein Jahr dauert? Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wie gehst du damit um? Ich meine, du kannst es ja noch besser dann beurteilen als Medizinerin. Das ist ganz eigenartig. Ich wäre furchtbar gerne noch länger auf der Erde gewesen. Und wenn ich jetzt Maya wieder vor Augen habe, meine Güte, was wäre ich glücklich, wenn ich jetzt 30 wäre und nicht vorm Sterben stünde. Und nur keine Liebe hättest. Ja, genau, richtig. Aber gesund wärst. Ja, das wäre doch einfach toll. Bist Man du? Kann so viele Dinge auch für sich vom Leben mitnehmen. Das Leben besteht nicht nur aus der klassischen Liebesbeziehung. Richtig. Ganz genau. Bist du im Moment in einer Beziehung? Ich bin verheiratet seit 21 Jahren, ja. Und hast auch Kinder? Ich habe ein Kind gehabt, eine Tochter, die mit 20 Jahren ganz plötzlich tot im Bett lag. Sie hatte einen nächtlichen Herzstillstand. Also hast du da auch schon einen schweren Schicksalsschlag erlitten? Ja, das hat mich, also da ist die Hälfte meines Herzens sowieso gebrochen sozusagen. Wie lange liegt das zurück? 20 Jahre. Davon erholt man sich, glaube ich, nie. Nein, davon erholt man sich nie. Und auch das stimmt nicht, wenn man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Nein, nein, das sehe ich genauso. Dieses ist so offen und so immer da. Und ich werde auch jetzt und alle meine Nachbarn auch und die Menschen hier im Ort haben Verständnis, keine Trauerfeier für mich haben. Hast du das alles schon so überlegt und festgelegt? Ja, bei der Trauerfeier damals bin ich mit meiner Tochter quasi mitgegangen. Und ich gehe jetzt einfach in aller Stille hinterher. Und ich werde auch anonym beigesetzt, verbrannt und dann anonym beigesetzt. Mein Mann ist 12 Jahre älter als ich. Wie geht er denn mit der Situation um? Oh, für ihn ist es sehr schwierig. Also für ihn muss ich noch zusätzlich stark sein. Sozusagen, er hat große Angst, was er dann machen soll. Er ist aber komplett informiert über alles. Ja, ja. Er macht sich auch etwas vor. Also jetzt, wo ich diese paar Tage wieder etwas mehr Kräfte habe, da denkt er dann... Schöpft er Hoffnung. Ach, vielleicht ist es ja doch nicht so. Wie hast aber du? Es ist eindeutig so und da gibt es auch nichts dran zu deuteln. Wie hast du denn deine... Trauerfeier geplant oder soll es gar keine geben? Soll gar keine geben. Ich werde in aller Stille, ich werde dann, wenn die letzten Stunden so quasi gekommen sind, wenn ich mich nicht mehr aufrecht halten kann, das habe ich schon mit einer Klinik in Kassel abgestimmt, mit einer aktuellen handschriftlichen Patientenverfügung. Ich werde dorthin gebracht, dass ich, weil ich nicht möchte, dass mein Mann sich die Mühe machen muss, falls ich anfange, etwas zu erbrechen oder etwas sonst gewindelt werden muss, dass dann einfach fachkundiges Pflegepersonal das macht. Und dann werde ich einfach ohne Therapie nochmal oder durch Diagnostik gequält zu werden, einfach sterben. Hast du vor dieser letzten Wegstrecke, die vor dir liegt, Angst? Ja. Das hätte ich auch. Es ist ich kann dir sagen, ich habe eben dem Roland schon gesagt, ich bin ja selbst Ärztin und ich habe immer oder oft, wenn ich so 85-jährige Patienten hatte, dann gedacht, meine Güte, wie mögen die sich wohl innerlich fühlen, weil die ja wissen, so riesig lange Zeit haben sie nicht mehr. Und jetzt weißt du es. Und jetzt bin ich in derselben Situation. Kannst du das uns ein bisschen beschreiben, was für ein Gefühl das ist? Also es ist ein, manchmal bekommt man Herzrasen. Eine Panik? Ja, so ein bisschen die Richtung. Mhm. Dass man denkt, oh, ich wollte noch das und das und das alles machen. Mhm. Hab noch Farbe bestellt, wollte das Gartenhaus streichen. Mhm. Und dann andererseits denke ich, gut, dann lass es fast jetzt irgendwann passieren, damit ich mir nicht solche Gedanken mache. Wärst du froh, wenn es schnell passieren würde jetzt? Wenn es hinterher, ja, also wenn ich, im Moment ist es so, dass ich zwar Schmerzen habe, aber ich kann gut damit umgehen. Mhm. Ich kann dieses Zeug trinken, ich kann noch hier im Haus hin und her laufen. Mhm. Also wesentlich besser auch, als wenn ich in einer Klinik wäre. Mhm. Und wenn dann die letzten 24 Stunden meinetwegen da wären. Mhm. Das wäre dann für mich schön, wenn das dann schnell ginge. Gisela, bist du versucht, du bist Ärztin und weißt genau, was du machen müsstest. Bist du versucht, dir selbst aktive Sterbehilfe zu leisten? Nein. Warum das nicht? Das nicht, weil ich denke, dass das auch nicht nötig sein wird. Also dadurch, dass die Bauchspeicheldrüse nicht mehr existiert, und dass ich immer weiter abnehme, jetzt wieder leicht zugenommen habe, aber im Grunde ist es kein Erholen, kann man sagen, wird es von selbst gehen. Mhm. Und es wird von selbst ganz sicher auch schnell genug gehen, weil mein Körper nicht mehr die Reserven hat, damit es sich lange hinauszögert. Ich hoffe, dass du in Kassel, wo du hingehst, auch palliativmedizinisch betreut wirst. Dass du ja, da haben sie leider kein Bett. Und das Verrückte ist auch, ich habe letzte Woche, als ich dann wusste, dass es unter Umständen sehr schnell gehen kann, musste ich sehr kämpfen, damit überhaupt diese Vereinbarung geschlossen werden konnte, dass ich dort aufgenommen werde, nur zum Sterben. Mhm. Denn man sagte mir dann, ja, warum haben Sie sich denn noch nicht längst um Hospizbett gekümmert? Mhm. Warum haben Sie sich nicht schon längst gemeldet? Ich habe es ja gar nicht gewusst. Wäre das eine Alternative, auch in ein Hospiz zu gehen? Jetzt nicht. Jetzt nein, nicht mehr. Weil ich bin hier zu Hause, ich habe alles um mich rum. Mhm. Ich hatte für viele Großneffen, Nichten, für die Kinder so um mich herum schon Weihnachtsgeschenke gekauft. Die habe ich jetzt dann noch Zeit gehabt, die einzupacken und wegzuschicken. Du hast die Sorge, dass du Weihnachten gar nicht mehr erlebst. Weihnachten werde ich nicht mehr erleben, nein. Gisela, jetzt hast du dich hier bei uns gemeldet. Ja, ich wollte mich von dir verabschieden. Wir beide hatten mal miteinander gesprochen und da hatte es so eine leichte Misstönung gegeben. Mhm. Ich wollte, das war mir irgendwo so ein bisschen ein Bedürfnis, einfach auch dir nochmal zu sagen, dass ich das nicht böse gemeint habe, dass wir aneinander vorbeigeredet haben. Und okay, dicker Schwamm drüber. Ich weiß sowieso nicht mehr genau, um was es geht. Nee, kannst du auch gar nicht. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass du nochmal anrufst und vor allen Dingen auch mit dem Anliegen. Natürlich, wir vergessen alles. Dass ich mich eben verabschieden kann und ich habe mir so viele Gedanken über dich dann gemacht und bin jetzt ganz, ganz froh, dass ich nochmal mit dir sprechen kann, dass es geglückt ist, nochmal mit dir zu sprechen, deine Sendung ausläuft. Mhm. Und dass ich dir einfach ganz normal auf Wiedersehen sagen kann. Liebe Gisela, ich empfinde das als sehr große Ehre. Danke. Ich meine es sehr ernst. Ich empfinde das als große Ehre. Und freue mich, dass du durchgekommen bist und dass wir haben sprechen können. Ich freue mich auch, wirklich. Das ist jetzt ein Abschluss dieser ganzen Zeit. Danke dir. Und ich wünsche dir ein Tod mit so wenig wie möglich Leid. Das ist ganz lieb. Ein Sterben, das schnell und leidlos gehen soll. Ja, das ist ganz lieb. Ich danke dir. Mach's gut und alles Liebe für dein weiteres Leben. Dankeschön. Meine Gedanken bei dir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist Murat. Murat ist 21. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Murat. Weswegen rufst du an? Also ich bin 21, kurdischer Abstammung und habe vor ein paar Jahren gemerkt, dass ich homosexuell bin. Du klingst sehr seltsam. Die Leitung ist ganz komisch. Wo bist du? Kannst du es vielleicht irgendwie anders schalten oder halten? Besser so? Das weiß ich noch nicht. Das wird sich jetzt zeigen. Ich habe verstanden, dass du kurdischer Abstammung bist und gemerkt hast, dass du schwul bist. Richtig. Hm. Wann hast du es gemerkt? Das habe ich nicht richtig verstanden gerade. Mit Anfang 18. Mit Anfang 18, ja. Nun könnte ich ja sagen, na und, aber so leicht kann man das nicht abtun. Welche Probleme ergeben sich für dich damit? Also ich habe seit einem Jahr, 3 Monaten einen festen Freund, den David. Und ich komme aus Bad Oeynhausen, das ist in der Nähe von Bielefeld, ist kein großer Ort. Ja, ich kenne es. Ja, kennen Sie bestimmt vielleicht auch den Berrepark? Ja, dieses große Kaufhaus? Nee. Das ist halt so ein Kaufhaus, die das... Jetzt ist die Leitung so schlecht gewesen, dass er abgebrochen ist. Okay, wir versuchen ihn nochmal zu kriegen. Dann geht es weiter mit Christiane, 49. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Liebe Christiane, guten Morgen. Ja, das ist alles nicht so einfach. Um was geht's bei dir, Christiane? Das sind Familienprobleme. Also, wo ich nicht wirklich gut mit klarkomme. Mhm. Ich versuche es immer hinzubekommen. Was sind aber denn es geht nicht. Aber was sind denn das für Familienprobleme? Mittlerweile. Wie soll ich das sagen? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das muss ich auch dazu sagen. Ja, red einfach mal drauf los. Ich werde schon schlau draus. So. Ich habe 2 Kinder. Wie alt? 26 und 31. Mhm. Oder fast 27 und 31. Und dann habe ich eine Ziehtochter, die ist mittlerweile 25. Mhm. Ich habe mich von meinem Mann getrennt. Lebst jetzt alleine? Ich lebe jetzt alleine. Mhm. Ich bin geschieden jetzt. Mhm. Und die Ziehtochter, die hat sich an meinen Ex-Mann dran gemacht. Erklär mir nochmal genau, was du mit Ziehtochter meinst. Also Ziehtochter ist, ich habe sie kennengelernt durch eine Arbeitskollegin. Mhm. Das war die Tochter von einer Arbeitskollegin. Und die hat eigentlich unter unserem Dach gewohnt. Die ist eigentlich mit meinem kleinen Sohn, ist sie eigentlich groß geworden in der Pubertät. Aber sie hat nicht ganz bei dir gewohnt, sondern war oft bei euch zu Hause, oder wie ist das zu verstehen? Also in dem Sinne war sie eigentlich mehr bei uns als bei sich zu Hause, weil sie über ihre Familie immer geschimpft hat. Von klein auf? Von dem an, wo ich sie kennengelernt habe. Ja, wie alt war sie denn da? 16. 16, okay, gut, da war sie ja schon fast erwachsen. Ja, die war in der Pubertät. Eben halt, ne? Mhm. Und mein Sohn, der war auch in der Pubertät und... Dann ist vielleicht Ziehtochter ein bisschen groß ausgedrückt. Ja, Ziehtochter würde ich denken, da ist man aufgewachsen. Ja, die ist in dem Sinne in der Pubertät bei uns aufgewachsen. Ja, eigentlich ja nicht, weil sie mit 16, du hast sie ja erst mit 16 kennengelernt. Ja, richtig. Ja? Ja. Stimmt schon. Gut. So. Aber die hat 11 Jahre eigentlich in dem Sinne immer unter unserem Dach gewohnt, also ich war ihre Mama. Ah ja. Wenn Probleme mit ihrer eigenen Mama gewesen sind, sagt sie immer die böse Frau. Da hat sie immer beschimpft und ihr Papa, der war auch nicht immer der Richtige und die hat nie, ich weiß auch nicht. Was ist denn jetzt mit der Ziehtochter geschehen? Ja, was mit der geschehen ist? Ich möchte sie töten. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. Erzähl mir genau, was vorgefallen ist. Was vorgefallen ist, vor 2 Jahren, sie ist ja jetzt mittlerweile dann 23 gewesen, jo, und dann hat sie sich an meinen Mann dran gemacht, an meinen Ex-Mann, wohlgemerkt. Mit dem du damals zusammen warst? Ja, ich bin ja jetzt geschieden. Du bist jetzt geschieden, dieses aber? Ja. Aber als sie sich an den rangemacht hat, wart ihr noch zusammen, du und dein Mann? Richtig. Mhm. Ja, und jetzt haben die mittlerweile ein Kind und jetzt sind sie verlobt und das geht ja jetzt nicht darum, dass... Natürlich, es trifft mich immer noch. Hast du dich von deinem Mann getrennt wegen dieser Geschichte? Nein. Nein? Weswegen denn? Ich habe mich ich habe mich getrennt, weil er... Weil er dauernd im Puff gegangen ist. Er ist in den Puff gegangen und hatte nebenher noch eine Affäre mit der Ziehtochter. Nein, das nicht. Zu dem Zeitpunkt nicht. Er ist aber immer im Bordell gegangen. Mhm. Jetzt, um es mal zeitlich hinzukriegen, als die Ziehtochter mit ihm angebandelt hat oder er mit ihr, da wart ihr zusammen noch, du und dein Mann? Mhm. Und wie lange wart ihr dann noch zusammen? Danach gar nicht mehr. Okay, aber dann muss das doch auch ein Grund gewesen sein, weswegen... Er ist aber immer noch hier hingekommen und wollte immer noch Sex mit mir haben. Mhm. Und aber du hast sie von ihm getrennt oder er sich von dir? Ich habe mich von ihm getrennt. Ja. Okay, das ist ja alles sehr unschön, was du mir erzählst. Ja, das ist, also das sind so Klamotten, da komme ich gar nicht mit klar. Ja gut, mittlerweile muss ich damit klarkommen. Ich bin jetzt auch geschieden, ich komme jetzt super damit klar, aber... Mein Problem ist jetzt wirklich nicht, dass ich mir... Dieses Ding ist, klar, das hängt immer noch nach. Das tut immer noch weh. Mhm. Was mir jetzt extrem weh tut, das ist das, wie er jetzt mit seinen Kindern umgeht. Wie geht er mit den Kindern um? Gar nicht. Das heißt, er kümmert sich gar nicht mehr um die? Die sind jetzt alt und das interessiert ja gar nicht. Was heißt das konkret? Telefoniert? Das heißt einfach in dem Sinne konkret, mein Jüngster, der ist ja Papa. Mhm. So. Und der versucht immer, den Kontakt zu seinem Papa zu halten. Mhm. Aber er will es nicht. Mhm. Er sagt dann, ich komme dann jetzt hier mit dem Kleinen, komme ich vorbei, gehen wir mal irgendwo hin. Mhm. Machen was. Ich verstehe. Ich verstehe, was du meinst. Das ist, glaube ich, wirklich in der Tat sehr traurig und bedauerlich. Andererseits kann man froh sein, dass die Kinder nun schon so alt sind, nämlich 26 und 31, und die ihr eigenes Leben haben. Ja, richtig, aber das macht ich verstehe die Kinder aber auch. Ja, aber du wirst da gar nichts. Was willst du machen? Du kannst gar nichts machen. Ja, ich kann sowieso nichts mehr machen. Was du machen kannst, ist, dass du dich ordentlich den Kindern gegenüber verhältst und eine gute Oma und gute Mutter bist. Ja, das versuche ich auf jeden Fall. Und ich würde an deiner Stelle, Christiane, mich so wenig wie möglich da hineinsteigern in die Wut gegenüber dem Ex-Mann. Du veränderst ihn nicht mehr, du veränderst die Situation nicht mehr. Ja, die Wut, die ist ja mittlerweile schon verraucht. Also das war ja, ich hatte ja schon mal vor 2 Jahren versucht anzurufen, da bin ich ja gar nicht durchgekommen. Ich glaube, hättest du mich da erlebt, da werden deine Ohren explodiert. Mhm. Also muss ich ja wirklich mal sagen. Gut, die Grundwut ist weg, aber du ärgerst dich darüber, dass er sich den Kindern gegenüber so verhält. Richtig, darüber ärgere ich mich. Ich glaube, letztendlich bleibt dir gar nichts anderes übrig, als das so hinzunehmen. Ich habe den Kindern auch schon gesagt, ich versuche den Kindern ja immer zu sagen, ihr müsst das jetzt machen. Mhm. Das ist Aufgabe der Kinder, da hast du völlig recht. Das müssen da habe ich jetzt nichts mehr mit zu tun, ich bin jetzt von ihm geschieden. Genau. Ich versuche das jetzt so gut wie möglich, aber die Kinder verstehen es, auch wenn sie jetzt so in dem Alter sind, die sprechen mich an und sagen, Mama, wie kann ich was machen? Sollte ich den Vater überhaupt nochmal ansprechen? Okay. Weil er ja auch auf sie nicht zugeht. Wir haben heute eine Familientherapeutin zufälligerweise hier im Hintergrund. Ich glaube, das ist eine ideale Frage, an Sie weiterzugeben, liebe Christine. Christiane, da vertue ich mich immer, Christiane. Und das machen wir jetzt auch mal. Wir geben das mal weiter an die Claudia. Die ist Fachfrau diesbezüglich, wie du dich da am besten dann auch verhalten kannst. Okay? Mhm. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Aber darf ich ein Autogramm haben? Ja, sehr gerne. Dann sagst du der Psychologin gleich deine Anschrift. Gut, mache ich. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Und alles Gute noch. Ich bin echt froh, mal durchgekommen zu sein. Und vielen Dank. Du hast ja irgendwie am 24. Dezember Geburtstag. Nee, am 21. nicht am 21. Am 21. Ja, genau. Ich habe am 19. Ja, Dezember Geburtstag. Wir schützen. Ja. Aber trotzdem, Dankeschön. Meine Liebe, alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. Nochmal Murat. Hallo Murat. Hallo. Hallo Domian. Ja, ich hoffe, dass es jetzt besser klappt. Ich auch. Gerade bist du abgebrochen. So, Kurde, seit 2 Jahren schwul und in der festen Beziehung mit einem Mann. Ne? Ja, also schwul bin ich jetzt seit 3 Jahren und seit 1 Jahr und 3 Monaten in einer festen Beziehung. Okay. Wer weiß von deinem Schwulsein und deiner Beziehung? Meine ganze Familie. Das ist doch wunderbar. Wie reagiert die Familie darauf? Es wäre wunderbar, wenn es toleriert werden würde. Ich verstehe. Sie weiß es, aber sie toleriert es nicht. Richtig. Wie haben die reagiert, als du es gesagt hast? Also die Schuld wurde gar nicht bei mir gesehen, sondern eher bei dem David, bei meinem Freund, weil sie erst, also sie konnten es von mir gar nicht erwarten, dass ich so eine Einstellung hätte. Ach so, weil der David vielleicht dich umgedreht hätte. Richtig, genau. Mhm. Schlechten Umgang wurde er angesehen. Ja, okay, ja. Aber erzähl mal, wie haben sie denn weiter dann sich verhalten? Also ich habe eine Frist von einem Tag gehabt, wo wir das erste Mal erwischt wurden. Und ich habe natürlich so getan mit dem David, als wären wir jetzt auseinander, als wäre alles vorbei. Aber wurden dann eben noch einmal von meinem Cousin erwischt. Was heißt erwischt? Dann, wo, wie? In meinem Einkaufscenter. Wie erwischt? Habt ihr da geknutscht oder was? Nein, wir sind ganz normal im H&M gewesen. Hand in Hand oder wie? Nein, diesmal nicht Hand in Hand. Nur ich wurde eben nochmal mit dem David gesehen. Und da kann ich ja so aussagen, wie ich will, dass wir eben nichts hätten. Okay, gehen wir nochmal einen kleinen Schritt nach vorne. Bist du quasi in der Familie geoutet worden, weil sie dich irgendwie erwischt haben? Oder hast du es von dir aus erstmal erzählt? Nein, es kam nicht von mir aus. Wie kam es denn? Dass eben mein Onkel uns Hand in Hand einmal erwischt hat und dann gab es eine Krisensitzung innerhalb der Familie. Ah, okay, das erste Mal wirklich erwischt, Hand in Hand. So, richtig. Dann haben die gefragt, hier, was ist das? Du gehst da mit einem Typ Hand in Hand. Wie hast du dich da in der Situation verhalten? Ich habe gesagt, dass es nur ein ganz normaler Freund von mir wäre. Aber daraufhin kam die Frage, ob ich denn mit jedem ganz normalen Freund Hand in Hand durch Bad Oeynhausen spaziere. Und, was hast du gesagt? Ich konnte in dem Moment nichts sagen. Was hätte ich denn sagen sollen? Naja, aber hast du dann irgendwie gesagt, dann doch, dass du schwul bist? Oder wie kam es dann raus? Ja, ich wurde dann als, wenn ich es mal so sagen darf, Schwuchtel einfach betitelt. Und dann war es einfach offensichtlich, dann war es raus. Wie viel saßen denn da bei dem Tribunal? Also meine ganzen Onkels. Also meine Mutter hat 5 Brüder, mein Vater hat 7 Brüder. Und die haben dich richtig in die Zange genommen? Ja, es gab keine Gewalt, aber die Worte waren eben sehr hart und verletzend. Und die haben dich dann irgendwann am Ende des Gesprächs als Schwuchtel bezeichnet, aber du hast von dir aus nicht gesagt, ja, ich bin schwul. Das hast du nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt, nein. Aber irgendwie war es denen klar. Richtig. Mhm. Eben bei uns in der Kultur ist es dann, wenn man widerspricht, dann gilt das als eine noch höhere Respektlosigkeit als eben das Schwulsein. Ach so, also wenn man widerspricht, ist es noch schlimmer, als schwul zu sein? Ja, in dem Fall wäre es halt so, als würde ich eine Stufe der Leiter höher steigen. So. Also es würde nicht schon reichen, schwul zu sein, gebe ich auch noch wieder Worte. Das ist ja unfassbar. Das ist für uns Westler sehr fremd. Richtig, ja. Für dich wahrscheinlich auch. Richtig, ich bin anders denkend als der Rest der Familie. Ja, du verstehst beide Kulturen. Du kennst diese Kultur und du kennst die Kultur deiner Familie. Richtig. So, haben die dich jetzt ausgestoßen oder wie? Ja. Das heißt, ich möchte ausgenommen von meiner Cousine niemand mehr mit mir Kontakt haben. Auch die Mutter nicht? Auch meine Mutter nicht, nein. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe noch 2 Schwestern. Auch die Schwestern wollen keinen Kontakt mit dir haben? Nein. Mädels sind ja in dem Bereich manchmal zugänglicher als Brüder oder Jungs. Ja, das stimmt. Ich bin aber das älteste Kind und von den beiden jüngeren Schwestern habe ich halt nur zu hören bekommen, dass sie sich immer einen großen Bruder und keine große Schwester gewünscht haben. Boah, wie gemein. Ja. Was heißt das denn? Darfst du nicht mehr nach Hause kommen? Oder? Ja, das war halt eben der Umkehrschluss, dass ich dann gesagt habe, gut, wenn ihr mich nicht mehr wollt, dann ziehe ich jetzt mit dem David zusammen. Ach, die haben dich nicht explizit rausgeschmissen? Sie haben es nicht ausgesprochen, aber das war eben die Folge dessen, vom Schwulsein. Mhm. So, jetzt bist du von der Familie getrennt quasi, wie lange schon? Seit einem halben Jahr jetzt. Wie fühlst du dich dabei? Ich vermisse meine Familie. Wie war denn so bisher dein Verhältnis zu deinen Eltern zum Beispiel, deiner Mutter, deinem Vater? Sehr gut. Sehr gut sogar? Die waren immer stolz auf mich, ja. Umso schlimmer und verletzender ist ja jetzt die jetzige Situation. Genau, ja. Kannst du das ansatzweise verstehen, dass Eltern ihre Kinder verstoßen, nur weil die Kinder glücklich sein wollen? Nein, das verstehe ich nicht. Nein, ich frage mich, warum? Ich meine, das Kind ist doch das Wertvollste, was man hat. So sehe ich es auch. Und man möchte doch nur das Beste fürs Kind. Du hattest doch sicher auch damals, vor ein paar Jahren, viele Freunde, so in kurdischen, vielleicht auch in türkischen Kreisen. Ja, natürlich, das waren meine Brüder alles. So, die wissen das jetzt auch, dass du schwul bist. Wie reagieren die darauf? Ich habe einfach nur heftige Beleidigungen abbekommen. Ich wurde eben als Schwuchtel, schwule Sau, wenn ich es mal so sagen darf, also als Götveren, also das ist türkisch, heißt so viel wie jemand, der sich eben anal befriedigen lässt, beschimpft, ja. Wie viele Freunde von früher haben zu dir gestanden oder stehen zu dir? Gar keine. Gar keine. Das heißt, du hast deine Familie verloren und deinen Freundeskreis verloren. Richtig. Ich habe eben nur noch meine Cousine, die zu mir steht aus dem Familienkreis und eben meinen Freund. Wie kommt es, wie alt ist die Cousine? 23. 23. Wie kommt es, dass deine Cousine da so souverän ist? Dass eben, weil sie auch anders denkend ist. Bitte? Sie ist auch anders denkend. Mhm. Weiß deine Familie, dass die Cousine auf deiner Seite steht? Ja, einen Moment bitte. Die Polizei ist gerade auf dem Parkplatz. Sekunde. Polizei ist auf dem Parkplatz? Marvin. Ich glaube, das machen wir nicht. Wir haben kein Glück mit der Leitung von Murat. Ihr werdet jetzt hier irgendwas mithören. Das lassen wir mal lieber sein und wir rufen ihn gleich nochmal hinter den Kulissen an. Ich vermute, dass er auf einen Parkplatz gefahren ist, um da zu telefonieren und da ist jetzt irgendwas geschehen. Wir lassen das mal. Wir machen weiter mit Anna. Und Anna ist 27. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen. Oh, jetzt bin ich doch nervös. Ach. Ja. Liebe Anna, um was geht's bei dir? Ja, also im Vergleich zu dem jungen Mann, der jetzt vorhin gesprochen hat und der Dame mit der Krankheit fühle ich mich ein bisschen also im Vergleich dazu ist es nichts. Ich versuche mal zusammenzufassen. Erzähl es mal, ja genau. Es ist deine Geschichte und die ist genauso wichtig wie alle anderen Geschichten auch. Erzähl mal. Naja. Ich bin letztes Jahr nach London gegangen zum Arbeiten. Mhm. Für ein Jahr war das geplant. Mhm. Und danach wollte ich auf jeden Fall wieder nach Deutschland zurückkommen. Hab dann Ende des Jahres einen Mann da kennengelernt, Mitte 30. Und ganz tolle Sachen erlebt. Also bin mit den Shows gegangen und tolle Restaurants gesehen. London ist eine tolle Stadt, aber auch relativ teuer. Mhm. Und dann habe ich irgendwann... stellte sich dann raus, er hat gerade mitten im Zentrum eine Wohnung gekauft und... Wow, der hat aber dann, Kohle. Ja, der hatte dann doch mehr Geld als erwartet, aber also... Ein Engländer, ist das ein Engländer? War es ein Engländer? Genau, genau, ist ein Engländer. Und ich war ganz froh, dass ich das später erst rausgekriegt habe, weil ich fand ihn als Mensch ganz toll, ist ein ganz großzügiger, warmherziger Mensch und freundlich und denkt viel über Obdachlose nach und hat eigentlich alle meine politischen Einstellungen auch, fand ich ganz toll. Mhm. Dann musste ich aber wieder zurück nach Deutschland. Deine politischen Einstellungen, bist du eher linksorientiert? Ökologisch? Also allgemein. Ich denke viel über Politik nach. Und also das hat nichts mit links oder rechts oder so zu tun, sondern einfach so generell über das Weltgeschehen denken wir ganz ähnlich. Okay. Und dann hätte ich wieder zurückgemusst, auch für länger, weil ich kann mir London eigentlich nicht leisten beruflich. Ist eine sehr teure Stadt. Mhm. Und dann sagte er, ich könnte auch bei ihm einziehen. Mhm. Das war natürlich dann relativ früh, da waren wir noch gar nicht richtig zusammen. Aber es ist eine große Chance für mich auch beruflich gewesen. Und ich bin dann wieder zurückgegangen und bei ihm eingezogen. Und das Ganze ging dann eben so weiter. Wir sind dann in Urlaub geflogen auf die Malediven und nach Dubai und dann so das ganze Programm mit tollen Hotels und Shopping da und da, aber gleichzeitig eben auch einen tollen Menschen fand ich, habe ich da, glaube es klang super. Was hat er denn gearbeitet, dass er so viel Geld verdient und hatte? Der arbeitet im IT-Bereich für eine große Bank. Okay, da fließt das große Geld. Na, der hat auch früh angefangen zu arbeiten und viel und dann investiert und verkauft und lauter solche Sachen, Aktien, Jetzt vermute ich, dass da irgendein Knackpunkt ist und ein dickes Aber kommt. Ja, da kommt jetzt ein Aber. Erzähl das Aber mal. Ich wohne bei ihm, er kümmert sich, alles ist ganz toll, aber dann hatten wir zum Beispiel neulich so eine Situation am Frühstück, das heißt neulich, auch vor ein paar Wochen, stand Milch auf dem Tisch, wir haben Porridge gegessen, isst man in England, ne? Und dann war so eine 0,1% Fettmilch, ganz unbedeutend, und ich trinke die so, und wir hatten eine tolle Nacht vorher und waren vorher auch in einem Musical und alles war super, wir saßen am Tisch und ich sage natürlich, die Milch schmeckt, aber wenn sie 0,1% Fett hat, ganz wenig nur nach Milch. So ganz normal, belanglos. Und da springt er auf, schmeißt den Stuhl zur Seite und sagt, mir könnte man es nie recht machen. Und er wird jetzt zum Supermarkt gehen und die Vollfettmilch holen und der Tag ist gelaufen. Und ich sitze da und er guckt auch verändert. Nur dieses eine Ding hat ihn so zur Weißglut gebracht? Genau. Solche Sachen kommen öfter vor? Das kommt öfter vor. Also das davor habe ich ihn gefragt, wenn ich meine Kokosnusswasserpackung ausspüle oder nicht, ob die das bei der Müllabfuhr wirklich, also wenn ich das recyceln will. Er meinte dann kippen die den ganzen Laster weg irgendwie. Und ich habe gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Müllabfuhr wirklich guckt, ob ich meine Kokosnusswasserpackung ausgespült habe und dass der ganze Laster dann weggekippt wird. Und dann ist ja, das war genau dasselbe. Ausgeflippt. Er wird mich nie anschreien, er wird mich auch nicht beschimpfen. Aber er springt dann auf und er sagt, er geht weg. Einmal hat er gesagt, er schläft jetzt im Park oder so. Das ist einfach völlig, ich bin auch nicht zickig und ich bin auch von meinen Eltern überhaupt nicht so erzogen worden. Wie oft kommen denn solche seltsamen Vorkommnisse vor? Oder wie oft ist das schon vorgekommen? Inzwischen, ich würde sagen, alle 10 Tage, alle 7 Tage. Aber wie reagierst du denn darauf? Deswegen rufe ich ja an. Das kann mir gar keiner mehr sagen. Also ich versuche dann, also auch wenn ich dann schon, manchmal streiten wir uns einfach weiter und ich bin auch dann nicht wenig temperamentvoll. Ich habe ihm auch oft auch schon in ruhigeren Situationen erklärt, dass also gerade dieses Weggehen ist für mich ganz schlimm, weil das bin ich auch von zu Hause nicht gewohnt. Ich finde, Streit muss man irgendwie streiten. Aber, und mal klar, ich muss mal zusammenfassen, weil wir nicht mehr lange Zeit haben, Anna. Du rufst jetzt auch aus London an. Nee, im Moment bin ich zu Hause, weil wir noch so eine Situation hatten, die ein bisschen dramatischer war und ich erstmal eine Woche Abstand brauchte. Ich gehe jetzt am Wochenende wieder zurück. Also nur aufgrund der Dinge, die du mir jetzt erzählt hast, würde ich sagen, dass du da ausziehen musst. Weil so einen Spruch würde ich mir nicht anhören. Kann man es dir denn gar nicht recht machen? Das klingt ja schon so, hier, ich mache alles für dich, ich bezahle alles, du hast eine tolle Wohnung, ich fahre mit dir in die Karibik und dann meckerst du über die Milch. Das würde ich mir nicht sagen lassen. Dann wohn du lieber bescheiden und klein oder wohn hier, wenn er viel Geld hat, dann muss er halt pendeln. Und das würde ich genauso mit dem klar diskutieren, dass das so nicht geht und was dahinter steckt. Und dass du gehst, das ist dein Stolz. Du musst nicht in der schicken Wohnung in London wohnen. Nee, ganz genau, das habe ich auch immer so gesagt. Ja. Das ist auch nie das gewesen, worum es mir ging. Und darum, das ist natürlich radikal. Ja, das würde ich aber genauso radikal durchziehen, damit er auch wieder Respekt vor dir bekommt. So klingt das so etwas von oben herab, wie er sich dir gegenüber verhält. Das finde ich nicht gut. Alles klar. Jetzt ist es aber so eng in der Zeit und es tut mir ein bisschen leid. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Alles klar, vielen Dank. So machen wir es, Anna. Bis gleich. Tschüss. Alles klar. Ciao. Tschüss.